Texas Me hieß dieser Song. Texas Me, das Sir Douglas Quintet. Auch der nächste Song ist noch vom Sir Douglas Quintet und der nächste auch noch und der danach ebenfalls. Zum Namen noch eine Bemerkung. Aus Houston kam ihr Produzent Huey P. Moe. Ich dachte eigentlich immer, er käme aus New Orleans, aber er kam aus Houston, Texas. Und Huey P. Moe hatte 1965 Doug Sam irgendwo kennengelernt. Und die Beatles hatten Erfolg in den USA. Man nannte das in den USA die British Invasion, die britische Invasion, obwohl das nun überhaupt nichts mit dem Krieg zu tun hatte, aber man nannte es so. Und die US-Amerikaner waren leidlich, wie soll man sagen, sauer, eifersüchtig und wie auch immer auf die Bands, auf all die Bands, die aus dem Königreich kamen. Und viele waren der Meinung, man habe dem nichts entgegenzusetzen, momentan zumindest nichts entgegenzusetzen. Und Huey P. Moe, dieser Produzent aus Houston, Texas, wie gesagt, der hatte dann die Idee dieses Namens, weil der Name seiner Meinung nach britisch klang. Und da britisch eben zog zu dieser Zeit in den USA, nannte sich das Sir Douglas Quintet das Sir Douglas Quintet. Gut. Texas Me war einer der diversen Songs, in oder mit denen Doug Sam auf den Staat, aus dem er kam, Texas halt, Bezug nahm. Mal so, dass er von außerhalb über Texas sang und sich dahin zurücksehnte. Mal so, dass er von innen, also aus Texas heraus, eine Geschichte über Texas erzählte. Der nächste Song ist In the Dark vom Album One plus One plus One of Four, 1970 erschienen. Auf diesem Album klang das Quintett teilweise wie eine Big Band und entwarf im nächsten Augenblick einen Country-Rhythmus und eine Steel-Gitarre-Skizze In the Dark. Und anschließend dann von der LP The Return of Doug Saldana. Er erinnert sich wieder an den Lone Star State. Oh Lord, please let it rain in Texas. Also zuerst In the Dark und dann Oh Lord, please let it rain in Texas, das Sir Douglas Quintet.